Aus Anlass des 68. Gründungstages der TVRK schickten am 7. September der König des Königreiches Kambodscha Nodum Sihamoni und die Großkönigin Nodum Moniniet Sihanouk an die TVRK-Botschaft in diesem Land jeweils einen großen Blumenkorb. Im Auftrag des Königs und der Großkönigin legte die Delegation des Ministeriums für Königsschloss der Regierung des Königreiches Kambodscha unter Leitung des Vizeministerpräsidenten für Königsschloss Kong Samol an den Sonnenporträts von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il die Blumenkörbe nieder und bezeigte den beiden koreanischen Staatsführern Hochachtung.